Blitze rauschen durch die Nacht mit schrillem Schrei nach Norden. Und stete Fahrt, hab acht, hab acht, die Welt ist voller Morden. Und stete Fahrt, hab acht, hab acht, die Welt ist voller Morden. Fahrt durch die Nacht, durchwogte Welt, grau-eisige Geschwader. Fahrhelle zuckt und Schlachtruf gellt, weit, weit und wucht der Hader. Fahrhelle zuckt und Schlachtruf gellt, weit, weit und wucht der Hader. Und fahren wir ohne Wiederkehr aus uns.